I'm not afraid to die. noch völlig durch. Kokain! Überall Kokain! Ich werde bestimmt die ganze Nacht wach sein. Mindestens bis morgen. Wo sind die Mücken? Wo sind die Mücken? Hau ich die Zähne aus der Fresse, Junge! Mal so richtig Lust auf Ecstasy, aber dann denke ich, besser nicht. Das wahre Leben, die wahre Leben. Scheiße, ne? Sagen Sie mal, haben Sie sich da gerade etwas eingebogen? reinkauen. Bam, bam. Zu 36 Stunden pures Rauschgefühl. Thank you. questions that would leave me wanting more. That's why I let you do the talking. Maybe that's what talking's for. Ich werde dich immer lieben.